Leider gibt es aber nur wenige derartige direkte Spuren, und zwischen ihnen liegen große Lücken. Den Annahmen zufolge erreichte die gezielte Brandrodung in den verschiedenen Lebensräumen der Insel vor 1700 bis 1100 Jahren mehrere Höhepunkte, weil die Bevölkerung sich zu dieser Zeit in verschiedenen Teilen des Inselinneren ausbreitete. Die Veränderungen lassen allerdings nicht auf eine erbarmungslose Eroberung in einer Frontlinie schließen, sondern eher auf ein patchworkartiges Stück für Stück Vorrücken der Menschen. Und selbst wenn man von späteren Zeitpunkten für die Besiedelung durch Menschen vor rund 2000 Jahren ausgeht, gab es eine Phase von mindestens 1000 Jahren, in der die menschliche Bevölkerung und die Megafauna nebeneinander existierten, ohne dass Anzeichen für einen Niedergang zu erkennen wären. Sehr viel länger würde dieser Zeitraum noch, wenn man die noch früheren Besiedelungszeitpunkte für richtig hält. Viele Tiere der Megafauna konnten sich auf der Insel wahrscheinlich bis vor etwa 1000 Jahren halten. Und nicht nur das. Als die größeren Tiere schließlich verschwanden, geschah es in den sehr unterschiedlichen, bewaldeten Lebensräumen Madagaskars auf unterschiedlichen Wegen und unterschiedlich schnell. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass allein die Jagd durch Menschen zum Untergang der Megafauna von Madagaskar führte. Wahrscheinlich ist die Erklärung komplizierter, weil mehrere Faktoren eine Rolle spielten, darunter immer wiederkehrende Klimaschwankungen und Dürreperioden. In jüngerer Zeit wurde eine Subsistenzverschiebungshypothese vorgeschlagen. Danach geriet die Megafauna Madagaskars durch den Übergang vom Jagen und Sammeln zur Lebensmittelproduktion und insbesondere zur Viehzucht auf der ganzen Insel stärker unter Druck. Insbesondere als die Bevölkerung vor rund 1000 Jahren wuchs und Madagaskar zu einem Teil der wachsenden Handelsnetze am Indischen Ozean wurde. Die ersten dauerhaften Wohnsiedlungen tauchten vor rund 1300 Jahren an der Nordostküste der Insel auf. Während der nächsten 500 Jahre wanderten die Dörfer zusammen mit der Küstenlinie weiter ins Inselinnere und zogen sich nun von den immergrünen Regenwäldern im Osten bis in den trockenen Südwesten mit seinen Dornensträuchern. Ungefähr im gleichen Zeitraum wurden Rinder und später Ziegen eingeführt. Und da diese wichtigen Herdentiere in vielen Teilen Afrikas wie noch heute die Flächen überweideten und das Nachwachsen von Bäumen verhinderten, beobachteten wir im gleichen Zeitraum einen Rückgang der Wälder und eine Ausweitung der Graslandschaften. Vor 700 Jahren wurden in den Feuchtgebieten erstmals Reis, Purpurjams und Kokosnüsse aus Südostasien angebaut. Später kamen in den trockeneren Regionen Sorghumhirse und Augenbohnen aus Ostafrika hinzu. Durch solche landwirtschaftlichen Tätigkeiten und die wachsende Bevölkerung, die nun hochentwickelte Siedlungen und Bergfestungen errichtete, stieg der Druck auf die einheimische Tierwelt. Und vor 500 Jahren war damit vor dem Hintergrund zunehmender Trockenheit vielleicht sogar ein letzter Kipppunkt für das Verschwinden vieler endemischer Arten erreicht. Aber wie wir bereits erfahren haben, schwanden die einzelnen Arten unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen Gebieten dahin. Und viele waren schon vorher auf dem Weg zum Aussterben gewesen.